Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We have come to verse 10 in 1 John chapter 5. Wir sind bei Vers 10 von 1. Johannes Kapitel 5 angelangt. Those who believe in the Son of God have the living testimony in their hearts. Diejenigen, die an den Sohn Gottes glauben, haben das lebendige Zeugnis in ihrem Herzen. Those who don't believe have made God out to be a liar by not believing the testimony God has confirmed about his Son. Diejenigen, die nicht glauben, haben Gott als Lügner hingestellt, weil sie dem Zeugnis, das Gott über seinen Sohn abgelegt hat, nicht glauben. John makes a very strong statement here. Johannes macht hier eine sehr starke Aussage. When people tell me that they are not sure that they are safe. Wenn mir Menschen sagen, dass sie nicht sicher sind, ob sie gerettet sind, I always question also if they are really safe. Frage ich mich auch immer, ob sie es wirklich sind. Because Paul is saying the same thing that the Apostle John says. Denn Paulus sagt das Gleiche wie der Apostel Johannes. That the Spirit testifies to us that we are truly the children of God. Dass der Geist uns bezeugt, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. I know that we can never make a decision who is saved and not. You know, this is between God and the people. Ich weiß, dass wir niemals beurteilen können, wer gerettet ist und wer nicht. Das ist eine Sache zwischen Gott und der Person. But I don't think it's a good thing to encourage people and say, oh no, don't worry, you are saved, you've prayed a sinner's prayer, if they feel that they are not saved. Aber ich denke nicht, dass es gut ist, Menschen zu ermutigen, indem man sagt, mach dir keine Sorgen, ich weiß, dass du gerettet bist, du hast das Gebet des Sünders gebetet, wenn sie sich nicht gerettet fühlen. Because remember, John is very clear, if you believe in the Son of God, you have the living testimony in your heart. Vergiss nicht, Johannes sagt ganz klar, wenn du an den Sohn Gottes glaubst, hast du das lebendige Zeugnis in deinem Herzen. It's such a wonderful thing that we have this assurance of salvation because the Spirit of God himself testifies. Es ist etwas Wunderbares, dass wir diese Gewissheit der Erlösung haben, weil der Geist Gottes dies selbst bezeugt. Think how sad life in religion is. Stell dir nur vor, wie traurig das Leben in der Religion ist. The people in religion never quite know if they're gonna make it before God. Religiöse Menschen wissen oft nie genau, ob sie von Gott angenommen sind. They always live in this uncertainty. Am I accepted before God? Am I not accepted before God? What's gonna happen after I die? Sie leben immer in dieser Ungewissheit. Bin ich von Gott angenommen? Bin ich von Gott nicht angenommen? Was wird nach meinem Tod passieren? But with us it's very different. Aber bei uns ist das ganz anders. The very moment we believe in the Son of God, the Bible tells us it's sure because our hearts know it. In dem Moment, in dem wir an den Sohn Gottes glauben, sagt uns die Bibel, ist es gewiss, denn unser Herz weiß es. But look how dangerous it is what John says after this. Doch schau, wie gefährlich das ist, was Johannes danach sagt. Those who don't believe have made God out to be a liar by not believing the testimony God has confirmed. Diejenigen, die nicht glauben, haben Gott als Lügner hingestellt, weil sie dem Zeugnis, das Gott über seinen Sohn bestätigt hat, nicht glauben. Now the Bible doesn't say that God will withhold the choice from people not to believe. Everybody has the choice. Die Bibel sagt nicht, dass Gott den Menschen die Entscheidung zu glauben vorenthält. Jeder hat diese Wahl. But what the Bible here is very clear about, that the moment you say, look, I don't believe in the Son of God, I don't believe in Jesus as a Savior. Aber die Bibel sagt ganz klar, dass du in dem Moment, in dem du sagst, ich glaube nicht an den Sohn Gottes, ich glaube nicht an Jesus als den Erlöser. Then a very simple truth is, well, you have made God a liar, because clearly has God stated that Jesus is the Messiah and the Son of God. Dann machst du Gott ganz einfach zum Lügner, denn Gott hat ganz klar gesagt, dass Jesus der Messias und der Sohn Gottes ist. And God has confirmed that, so there's no discussion about it. Und Gott hat das bestätigt, also gibt es darüber keine Diskussion. While God gives people the choice, God doesn't say that people are right in what they believe. Gott lässt den Menschen zwar die Wahl, aber er sagt nicht, dass sie mit ihrem Glauben recht haben. And we need to also really make sure that we understand it so that we preach the gospel with great conviction. Wir müssen auch wirklich sicherstellen, dass wir es verstehen, damit wir das Evangelium mit großer Überzeugung verkünden. Verse 11. This is the true testimony that God has given us eternal life and his life has its source in his Son. Vers 11. Das ist das wahre Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben hat seinen Ursprung, seine Quelle in seinem Sohn. Remember that we said that 1 John teaches us how to love and how much we are loved by God. Weißt du noch, dass wir gesagt haben, dass Johannes uns zuerst lehrt, wie sehr wir von Gott geliebt werden und wie wir lieben sollen? But now he keeps putting back his focus on the importance of Jesus. Aber jetzt legt den Fokus wieder auf die Wichtigkeit von Jesus. So John keeps talking about and keeps re-emphasizing this truth. Johannes spricht also immer wieder darüber und unterstreicht diese Wahrheit erneut. And he says that the source of this eternal life is his son. Er sagt, dass die Quelle dieses ewigen Lebens Gottes Sohn ist. Now remember that this eternal life, that Zoe life that starts already now and continues forever. Denke daran, dass dieses ewige Leben, dieses Zoe-Leben, das schon jetzt beginnt und ewig andauert, which every single Christian who lives on earth should already experience while he's on earth. Und welches jeder einzelne Christ schon erleben, erfahren sollte, während auf der Erde lebt. This is the life that only has its source in Jesus. Das Leben ist, das seine Quelle nur in Jesus hat. And the Greek word that is used here for life is the word Zoe. Das griechische Wort, das hier für Leben verwendet wird, ist das Wort Zoe. This is so important for your heart to understand. Es ist so wichtig, dass dein Herz Folgendes versteht. Zoe life cannot be only experienced by putting your faith in Jesus for salvation. Das Zoe-Leben kannst du nicht erleben, wenn du nur an Jesus glaubst, gerettet zu werden. That's not how you will experience it. So wirst du es nicht erleben. This is how you will experience that Zoe life after you have left this earth and live in heaven forever. So wirst du das Zoe-Leben erleben, nachdem du diese Erde verlässt und für immer im Himmel lebst. But here on this earth, you're not going to experience this incredible abundant Zoe life just because you believe that Jesus will take you to heaven. Aber hier auf der Erde wirst du dieses unfassbar üppige Zoe-Leben nicht erleben, nur weil du glaubst, dass Jesus dich in den Himmel bringen wird. Why? Warum? Because he is the source of that life. Weil die Quelle dieses Lebens ist. Remember. Vergiss nicht. If you want to experience what comes from the source, you have to be permanently connected to the source. Wenn du das erleben willst, was aus der Quelle kommt, musst du dauerhaft mit ihr verbunden sein. My friend, mein Freund. You remain connected to the source by appropriating faith. Du bleibst mit der Quelle durch nehmenden, besitzergreifenden Glauben verbunden. I really want to emphasize this. You can still go to heaven and not have Zoe life here on earth. Ich will das wirklich betonen. Du kannst immer noch in den Himmel kommen und dennoch kein Zoe-Leben hier auf der Erde erleben. Therefore, as much as you experience Zoe life here in your daily life, wie sehr du das Zoe-Leben in deinem Alltag erlebst, depends how you are actively, consciously, by appropriating faith connected to the source. Hängt also davon ab, wie aktiv und bewusst du mit der Quelle durch besitzergreifenden Glauben verbunden bist. Is Jesus really the source of the Zoe life for you on a day-to-day basis? Ist Jesus wirklich die tägliche Quelle des Zoe-Lebens für dich? Or are you just trusting in yourself? Oder vertraust du nur auf dich selbst? Do you have more confidence in how you can solve life's problem? Or do you have more confidence in life comes from Jesus? Hast du mehr Vertrauen darin, dass du die Probleme des Lebens lösen kannst? Oder hast du mehr Vertrauen, dass das Leben von Jesus kommt? We need to come to and live in such a dependence upon Jesus for everything. Wir müssen zu solch einer Abhängigkeit kommen und in dieser Abhängigkeit leben, dass Jesus alles ist. We need to be permanently, consciously connected to the source of this abundant life, which is Jesus. Wir müssen dauerhaft und bewusst mit der Quelle dieses überfließenden Lebens, die Jesus ist, verbunden sein. I'll see you tomorrow. Bis morgen.